So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das Ganze wird jetzt hier eine kleine Probeaufnahme, um mal zu schauen, ob wir das denn hier mit diesem Auphonic und so weiter alles hinbekommen. Versuch macht klug.